Edgar Ball erwartet Danny am hinteren Ende des Parkplatzes vor dem KBI-Büro. Er erkundigt sich, wie die Fahrt gelaufen sei. Danny berichtet ihm von Trooper Carlton. »Unglaublich«, sagt Ball. »Sind Sie sich sicher, dass Sie das Dope abliefern wollen?« »Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Gelbert hat sozusagen sein Pulver verschossen.« Danny hofft, dass er damit richtig liegt und hofft ebenso, dass er später nicht von Inspektor Davis festgenommen wird. Ball öffnet das Topcase seiner schweren Goldwing, mit der er von Manitou hierher gegondelt ist, und übergibt Danny die McDonald's-Tüte. Er deponiert sie in der Mittelkonsole und schließt den Wagen dann ab. »Gehen wir rein«, sagt Danny. »Beobachten Sie Gelbert, wenn er mich sieht. Das dürfte interessant werden.« Wird es jedoch nicht. Die beiden sehen lediglich ein kurzes Aufflackern von Überraschung, das gleich wieder erlischt. In dem engen, mit audiovisuellen Aufnahmegeräten ausgestatteten Raum werden Danny und Ball von 4 Beamten erwartet. Neben Gelbert und Davis sind ein rundlicher Kahlkopf namens Albert Heller und ein muskulöser Anzugträger namens Vernon Ramsey anwesend. Heller ist der Staatsanwalt von Wilder County, Ramsey ein Detective aus Oklahoma City. Die Atmosphäre ist regelrecht klaustrophobisch. Irgendwo im Gebäude gibt es wahrscheinlich ein geräumigeres Besprechungszimmer, aber eine neutrale Besprechung haben Gelbert und Heller eindeutig nicht im Sinn. Sie wollen Danny zur Strecke bringen, nachdem er tatsächlich da ist. Man stellt einander vor und schüttelt Hände, worauf Danny und Gelbert verzichten. Danny wird über seine Rechte informiert, diesmal vom Staatsanwalt. Heller beendet seinen Sermon, indem er zu Protokoll gibt, Mr. Coughlin hat seinen Rechtsbeistand mitgebracht. Heller macht weiter, indem er dieselben Fragen stellt, die schon bei Dannys letzter Befragung zur Sprache kamen. Die beiden sitzen sich gegenüber, wobei Edgar Ball sich neben Danny niedergelassen hat, während Davis neben Heller sitzt. Ramsey lehnt mit ungerührter Miene an der Wand, Gelbert steht mit verschränkten Armen in der Ecke. Danach gefragt, schildert Danny seinen Traum. Er beschreibt seine Fahrt zu der verlassenen Tankstelle in Dart County. Es folgt sein tollpatschiger Versuch, einen anonymen Anruf zu machen. Als Heller fragt, weshalb er das überhaupt getan habe, erzählt Danny von dem Hund. »Der war dabei, die Leiche auszugraben, hat an ihr genagt. Bestimmt haben Sie die Fotos gesehen.« Heller teilt ihm mit, sie müssten wesentlich mehr darüber erfahren, wo Danny sich in den ersten 3 Juniwochen aufgehalten habe. Danny sagt, er werde sich bemühen, führe allerdings kein Tagebuch oder dergleichen. Als Heller keine Fragen mehr einfallen, tritt Vernon Ramsey, der Mann aus Oklahoma City, an den Tisch. »Haben Sie Yvonne Wicker getötet?« »Nein.« Ramsey lehnt sich wieder an die Wand. Er hat keine weiteren Fragen. Gelbert flüstert ihm etwas ins Ohr, woraufhin er mit ausdruckslosem Gesicht nickt. Zum Abschluss sagt Heller zu Danny, er solle das County nicht verlassen. Danny schüttelt den Kopf. »Ich habe vor, nicht nur das County, sondern auch den Staat zu verlassen. Mein Name wurde in einer Gratiszeitung abgedruckt. Ich bin der Hauptverdächtige und irgendjemand wollte dafür sorgen, dass alle in dieser Gegend von Kansas das erfahren.« Danny sieht Gelbert an, der den Blick regungslos erwidert. »Ich kann Ihnen versichern, dass niemand, der an den Mordermittlungen beteiligt ist, der Presse Ihren Namen zugespielt hat«, sagt Heller. »Dass es dazu kam, ist bedauernswert, aber es wäre trotzdem verkehrt, wenn Sie die Stadt Manitou oder gar Kansas verließen. Das hätte konsequent...« »Nehmen Sie mich doch fest«, sagt Danny. »Wenn Sie wollen, dass ich in Kansas bleibe, sollten Sie mich einfach festnehmen.«